Flieg zum Himmel rauf, flieg zum Himmel rauf. Lass es jetzt rauf, Himmel blau. Zeit und Raum, Richtung Himmelblau, spann die Flügel auf und lass sie staunen, was du dich treibst. Und Raum, Richtung Himmelblau, spann die Flügel auf, mach das Beste draus, wenn du spürst dich das traust. Feeling? Fühlst die Sonne auf der Haut, nimm dein Leben in die Hand, pack es an und mach was draus, los, erfreu dich an den kleinen Dingen im Leben, denn nur wenn du es zulässt, können Wunder geschehen. Du bist im Tal, doch kannst den Himmel schon sehen, bleib nur nicht stehen, denn du musst immer weitergehen. Halt das Ziel stets vor Augen, die Familie im Herzen, nimm das Glück an die Hand und verdränge die Schmerzen, schieb das Negative weg, halt das Positive fest, denn bisher war dein Leben nur ein Test, nutze deine Talente und deinen Verstand, das liegt nur an dir, du hast es selbst in der Hand. Nimm dein Leben wie es kommt, du musst stets alles geben, denn das was du weißt, kann dir niemand nehmen. Wenn du fest daran glaubst, siehst du Sonne im Regen. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Legt euch Zeit und Raum, Richtung Himmelblau, spann die Flügel auf und lass sie staunen, was du dich treibst. Und Raum, Richtung Himmelblau, spann die Flügel auf, mach das Beste draus, wenn du dich treibst. Dieser Augenblick, der mir für immer Kraft gibt, verfliegt und ich frag mich, ist das Absicht, dass ich mich jedes Mal aus diesem Loch kämpf? Ein Glücksgefühl ist das, was ich Gott nenn, wenn ein Kind lacht und die Sonne strahlt und es Sinn macht, was ich schon morgen plan. Ich fragte mich oft, was ich denn eigentlich brauch. Meine Frau, sie liebt mich, das weiß ich genau. Das ist die Hauptzutat für einen dopen Tag. Das Leben eine Autobahn, ohne Stau zu haben. Es gibt tausend Sachen, die da draußen warten. Ich möchte die Sonne küssen und im Himmel blau baden. Helf deinen Freunden, sei für die Familie da, sei dankbar und tank mal wieder Kraft. Ich fragte mich oft, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Gebt euch Zeit und Raum, Richtung Himmelblau, spann die Flügel auf und lass sie staunen, was du dich treibst. Und Raum, Richtung Himmelblau, spann die Flügel auf, mach das Beste draus, wenn du dich traust. Was du dich treibst und Raum, Richtung Himmel.